Die Silberstadt Amagant. Es ist unmöglich, sämtliche Türen und Zimmer zu beschreiben, durch die Bastian bei seiner Wanderung durch den Tausend-Türen-Tempel kam. Es gab Pforten, die aussahen wie große Schlüssellöcher, oder andere, die Höhleneingängen glichen. Es gab goldene und verrostete Türen, gepolsterte und nägelbeschlagene, papierdünne und solche, die dick waren wie Tresortüren. Es gab eine, die wie der Mund eines Riesen aussah, und eine andere, die wie eine Zugbrücke geöffnet werden musste, eine, die einem großen Ohr glich, und eine andere, die aus einem Lebkuchen bestand, eine, die wie eine Ofenklappe geformt war, und eine, die aufgeknüpft werden musste. Jede Tür, durch die Bastian trat, jede Entscheidung, die er traf, führte ihn immer vor eine neue Entscheidung, die ihrerseits abermals eine Entscheidung nach sich zog. Aber alle diese Entscheidungen änderten nichts daran, dass er noch immer im Tausend-Türen-Tempel war und es auch bleiben würde. Während er weiter und immer weiter ging, begann er darüber nachzudenken, woran das liegen mochte. Sein Wunsch hatte zwar ausgereicht, ihn in den Irrgarten hineinzuführen, aber er war offenbar nicht genau genug, um ihn auch den Weg hinausfinden zu lassen. Er hatte sich gewünscht, in Gesellschaft zu kommen, aber jetzt wurde ihm bewusst, dass er sich darunter überhaupt nichts Genaues vorstellte. Und es half ihm nicht, im Geringsten zu entscheiden, ob er eine Tür aus Glas oder eine aus Korbgeflecht wählen sollte. Bis jetzt hatte er seine Wahl auch einfach so aus Lust und Laune getroffen, ohne viel dabei nachzudenken. Eigentlich hätte er jedes Mal ebenso gut die andere Tür nehmen können, aber so würde er niemals hinausfinden. Er stand gerade in einem Raum, dessen Licht grünlich war. Drei der sechs Wände waren mit Wolkenformen bemalt. Die Tür zur linken war aus weißem Perlmutter, die zur rechten aus schwarzem Ebenholz. Und plötzlich wusste er, was er sich wünschte. Atreyu. Die perlmutterne Tür erinnerte Bastian an den Glücksdrachen Fuchur, dessen Schuppen wie weißes Perlmutter glitzerten, also entschied er sich für diese. Im nächsten Raum gab es zwei Türen, deren eine aus Gras geflochten war, die andere bestand aus einem Eisengitter. Bastian wählte die aus Gras, weil er an das gräserne Meer, Atreus Heimat, dachte. Im darauffolgenden Raum fand er sich vor zwei Türen, die sich nur dadurch unterschieden, dass die eine aus Leder war, die andere aus Filz. Bastian ging natürlich durch die aus Leder. Wieder stand er vor zwei Türen, und hier musste er doch noch einmal überlegen. Die eine war purpurrot und die andere olivgrün. Atreyu war eine Grünhaut und er trug einen Mantel aus dem Fell der Purpurbüffel. Auf der olivgrünen Tür waren einige einfache Zeichen mit weißer Farbe gemalt, so wie Atreyu sie auf Stirn und Wangen hatte, als der alte Chiron zu ihm gekommen war. Dieselben Zeichen waren aber auch auf der purpurroten Tür, und davon, dass auf Atreus Mantel solche Zeichen gewesen wären, wusste Bastian nichts. Also musste es sich da um einen Weg handeln, der zu einem anderen, aber nicht zu Atreyu führte. Bastian öffnete die olivgrüne Tür und stand im Freien. Zu seiner Verwunderung war er aber nicht etwa im gräsernen Meer gelandet, sondern in einem lichten Frühlingswald. Sonnenstrahlen drangen durch das junge Laubwerk und ihre Licht- und Schattenspiele flirrten auf dem moosigen Boden. Es duftete nach Erde und Pilzen und die laue Luft war von Vogelgezwitscher erfüllt.